hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist die 17. Ausgabe meiner Rechnung. Der Anmerkung. Zum Weltgeschehen. Ja, bei irgendwas habe ich mich vertan. Bei irgendwann, aber ich glaube, das war der Flurfunk. Da habe ich den 15. angekündigt, war aber der 16. oder irgendwie sowas. Ja, ich muss deutlicher sprechen, ich muss lauter sprechen. Dazu haben wir uns heute Abend Bier besorgt. Damit Carsten deutlicher und lauter spricht. Ja. Denn wir haben gerade eine Tour durch die Nachbarschaft gemacht. Ja. Wir waren beim Polen. Beim Polen, ja. Beim Polen waren wir und haben Pirogi. Pirogis? Pirogi. Ich glaube, Mehrzahl ist Pirogi. Wahrscheinlich ein Pirog. Polnisch mit Is. Ein Pirog, zwei Pirogi. Da stand Pirogis auf der Karte. Pirogi ist noch mehrere, wenn du überkriegst. Ja, aber das ist keine Pirogen gönnen. Nein. Und das ist, glaube ich, aber auch im Sächsischen ist das, glaube ich, auch eine. Ein Gebäck, oder? Ja, also bei uns, bei Russen ist es auf jeden Fall ein Gebäck. Ja, bei den Polen sind es Nudelteigtaschen. Machst du auf. Teigtaschen. Wolltest du das, die Flasche haben? Ja. Dann waren wir eben bei den Sozialisten. Bei den Sozis, beim Tannenbäumchen. Tannenbäumchen bei den Sozis mit dem komischen Mann, von dem wir gerade nicht wissen, wer es war. So aus wie ein Russe. An der Wand. So aus wie ein Russe. Ja. Könnte Bruder von Leo sein. Leo. Tolstoi. Ja, Tolstoi. Aber jüngerer Bruder von Tolstoi, der sich seines Lebens sehr freute. Ja, da haben wir Kölzer getrunken. Ja. Eins. Jeder eins. Wir haben es ganz geteilt. Ein kleines. Es war relativ günstig. Also beides war günstig. Sowohl der Pole als auch Sozi. Ja, irgendwie alles. Ja. Man ist ja eher diese schockierenden Preise aus der Altstadt gewohnt, wo man einfach rausgeht und denkt sich, oh mein Gott, ich werde mir nie wieder was leisten können in meinem Leben. Ja, ist ja auch teuer. Ich meine, gut, ist da vielleicht noch ein bisschen frischer, aber dafür in der kürzeren Kneipe selber 20 Cent teurer. Ja. Pro 0,2. Ja. Also 40 Cent pro 0,5. 0,4. 50 Cent pro 0,5. Stimmt, das große ist 0,4, ne? Ja. Wir haben uns ja 0,5 gekauft, gerade für 2,20. Ja. Ja. Jetzt springst du aber ein bisschen. Wir müssen ein bisschen die Chronologie beibehalten. Nein, ich habe den biertechnischen Verlauf heute Abend aufgezeichnet. Das Kürzer kommt in einer Mach's-Kürzer-Flasche, steht hier oben drauf. Mach's-Kürzer? Wir müssen ein bisschen einen kleinen Exkurs machen. Wir müssen einen kleinen Exkurs machen, aber sagen, was das Kürzer überhaupt ist. Es kennt doch keine Sau außer von Düsseldorf. Außer von der Altstadt. Ich glaube, die Düsseldorf kennt das. Da kommen wir ja dazu. Also, es ist ein Altbier, das in der Altstadt gebraut wird. Und die Brauerei gibt es seit 2010. Also die ist eine der neuesten Brauereien in Düsseldorf, die es so gibt. Aber sie brauen nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516. Das macht ja nichts. Trotzdem gibt es ja 2010. Ja. Und wer das Schaukelschürchen kennt, der wird jetzt auch das Kürze kennen, weil das ist direkt nebenan und die beiden gehören jetzt mittlerweile zusammen. Also das da früher, wo liebevoll... Nee, was war denn der vorher? Lustwandel? War vorher Lustwandel da drin? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ist mittlerweile halt diese Brauerei da drin und die gibt es seit 2010 und die sind sehr, sehr erfolgreich. Mittlerweile ist es so erfolgreich, dass du auch unter der Woche abends da keinen Platz mehr bekommst. Außer wenn du, ja, du kannst mittags kommen. Um 15 Uhr machen sie auf, da geht es dann noch. Ja, es geht auch um 17 Uhr, geht es auch noch. Aber so ab 18, 19 Uhr wird's voll. Mild und sehr leicht trinkbar. Ja, viele sagen Mädchenbier, die so Altbier gewohnt sind, so wie Ürige, das wirklich sehr, sehr herb ist. Ja. Ja. Ja, das ist wohl so. Also, wenn man es nicht kennt, besäuft man sich da mal. Wenn man es kennt, sagt man, also besaufen nicht unbedingt, aber wir nehmen eins. Ja. Und wir haben uns eins genommen vom Bütchen um die Ecke, weil die das mittlerweile auch verkaufen. Ja, also es gibt, die produzieren eigentlich nicht unbedingt für den Einzelhandel, weil die auch selber sagen, das frisch gezapfte schmeckt natürlich besser, was ja auch stimmt, also das frisch gezapfte schmeckt natürlich immer besser. Aber jetzt haben die wenigen Einzelhändler in Düsseldorf haben doch das Bier in Flaschen. Und das probieren wir jetzt. Das ist das erste Mal, dass ich es probiere. Hast du schon mal getrunken aus der Flasche? Aus der Flasche nicht. Und es kommt mit einer eigenen, mit einem eigenen Etikett, ja natürlich, her, wo man wohl Altstadtbauten sieht. Mit einem Kennzeichen Brauereikürzer. Aber das gibt es nicht so, ne? Also über den Laden selber. Die Türen sind, glaube ich, auch nicht so, oder? Doch. Die Türen sind so? Die Türen sind so. Man muss über die Treppen rauflaufen. Und das ist, glaube ich, ja, das sieht ein bisschen anders aus. Daneben ist das irgendwie. Steht da oben so kürzer drüber? Also ja, das steht auf jeden Fall, darüber steht schon kürzer drüber, aber daneben müsste dann die Schaukel sein. Das ist aber nicht die Schaukel. Da steht aber auch nicht kürzer drüber. Da steht nicht zweimal kürzer, oder? Nee, das steht einmal kürzer. Hier steht zweimal kürzer über irgendwelchen verschiedenen Fenstern. Ist auch egal. Hausgebraut in der Düsseldorfer Altstadt nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516. Kurze Straße, das stimmt. Altbier, das ist seit jeher die Seele der deutschen, der Düsseldorfer Altstadt. Hier, in den Häusern aus dem 17. Jahrhundert, brauen wir mit modernster Technik und unter den Augen unserer Gäste das würzig-hopfige Kürzeralt mit der feinen Karamellnote. Heute ist sowieso dauernd irgendwas mit Karamell. So schmeckt traditionelles Handwerk im neuen Jahrtausend. Brauerei Kürzer, kurze Straße 18 bis 20, 40, 213 Düsseldorf, Zutaten. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Und wie kommt das Karamell da rein? Man weiß nicht. Das ist etwas karamellisiert, ja. Weiß man nicht. Ihr siehst, ihr Kick, die Flasche kostet 50 Cent. Tatsächlich. Also ist noch billiger. Also haben, was? Wir haben 4 Euro. Ja, wir haben 2,20 pro Flasche bezahlt, das heißt, wir haben 1,70. 1,20 für. Nur das Bier. Ja, gut, du bezahlst. 1,70. Wieso? Ah, ja, okay. 1,70. Aber was bezahlst du für einen Becks? 80 Cent. Nein, ich finde es ziemlich billig. Ja, für so ein seltenes Bier, ja. Ja, in Düsseldorf nicht so selten, aber. Ja, gut. Ich meine, an anderen Städten wird es auch nicht so günstig bekommen. Gibt es sogar nicht in anderen Städten. Naja, also das Traugott Simons gibt es auch in Büren. Ja, Traugott Simon ist ja auch eher so ein industriell hergestelltes Bier. Was ich aber sagen wollte, ich habe vor einigen Wochen habe ich so eine Brauhaustour durch Düsseldorf gemacht und auch viele spannende Sachen kennengelernt. Und da unter anderem haben wir halt die 5 Brauhäuser Düsseldorf besucht, die 5 verschiedene Altbiersorten brauen. Und ist das eine spezielle Tour oder habt ihr einfach... Es ist eine spezielle Tour, also die kannst du so speziell buchen. Ah ja. Und das ist wirklich interessant, also für neue Düsseldorfer bzw. für Besucher ist es sehr interessant, weil die auch ganz witzige Sachen erzählen. Der Tourguide, das macht jetzt so ein Studi und dementsprechend ist es irgendwie locker flockig dahergeredet. Das ist kein, also es ist jetzt nicht so unbedingt, man lernt schon fast Fachmännisches dabei, aber das ist schon sehr interessant, weil er auch so einige Geschichten Düsseldorf erzählt und warum das, was so heißt und wo das alles so herkommt ein bisschen. Und man merkt ganz stark, wie unterschiedlich Altbier schmeckt. Also es haben alle bestätigt, die auch bekehrte Pilztrinker sind, dass das Altbier wirklich sehr vielfältig in seinem Geschmack ist. Ja, das muss ja noch nicht gut heißen. Ja doch, es hat eigentlich alles, ich sag mal, klein, war frisch gezapft, es hat alles sehr gut geschmeckt. Also jedes Bier, das wir getrunken haben, war... Ja, wobei, du musst ja von lasch bis zu richtig herb gehen. Ne? Ja, wir fingen ja... Ja, nee, wir sind natürlich ein bisschen gesprungen. Wir fingen ja mit Kürze fingen wir an, ja. Dass ja gesagt die Flasche das Bier ist. Dann haben wir... Wohlsein. Wohlsein. Ist ein bisschen herber vom Fass, ne? Ja. Bitter. Ich schmecke auch das Karamell noch raus. Obwohl ich eben dasselbe eigentlich so... Nee, also ich glaube, das schmeckt bitterer aus auf jeden Fall als das vom Fass. Ich finde das viel bitterer aus vom Fass. Das könnte man fast sagen, es ist was Ölrige. Nee. Finde ich ja nicht schlimm. Nö. Schmeckt halt anders. Ich finde, es schmeckt anders. Im direkten Vergleich jetzt, weil ich habe das noch ein bisschen in Erinnerung geschmackt von gerade eben, schmeckt das ganz anders. Was haben die auch gesagt? Wer? Bei der Brauhaustour, dass das Lagerbier bzw. das Flaschenbier anders schmeckt, weil es ja auch andere Zutaten hat, dass ich länger halten muss. Weil das frisch gezapfte hält sich ja nicht, also es ist ein, muss man schnell trinken? Muss man, deswegen ist der Grund, warum das alte Bier in kleinen Gläsern, kleinen dünnen Gläsern gebracht wird. Weil man muss es schnell trinken. nicht so wie das helle, also das Oktoberbier, ne? Oktober, wenn man so diese dicken Gläser hat, ganz viel drin, dass man, an dem man irgendwie den ganzen Abend lang rumnippen muss. Nee, also das alte Bier muss man einfach so runterkippen, da schmeckt es am besten. Vielleicht muss ich das nur entfalten. Weiß ich nicht. Eigentlich dürfte sich das alte Bier nicht entfalten. Eigentlich ist es dafür gedacht, dass du sofort runterkippst. Es wird noch bitterer, meinst du? Mhm. Aber was ich sagen wollte, unsere Brauhaustour, um darauf zurückzukommen, es fing ja mit dem Kürzer an, also mit dem leichtesten Mädchenbier, wie alle gesagt haben. Dann ging es halt weiter zum Füchschen. Das Füchschen finde ich ein bisschen herber. So ein bisschen, ne? Dann ging es von dort aus, wo waren denn dann? Im Schlüssel, was ja schon fast süß ist. Schlüssel ist ja schon. Weißt du, hast du jemals getrunken, das Schlüsselbier? Ah, über Sebi getrunken, ja. Nicht Schlösser, Schlüssel. Ach so. Nee, dann nicht. Das ist schon fast süß. Also das ist wirklich süß. Und dann von dort aus direkt zu Ürige, was eigentlich das herbeste Bier ist, das bitterste von allen. Nee, Schumacher ist bitterer. Und dann sind wir zu Schumacher gegangen. Ja. Aber ich finde, Ürige ist... Also die meinten, es gibt ja dieses Grad, wie bitter das Bier ist. Und da war schon Ürige weit, weit, weit oben. Also ich glaube, es war über Schumacher auf jeden Fall. Ja? Ja. Ja gut, beide sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ürige habe ich, glaube ich, das erste Mal auch mit deinem Vater da gesoffen, als wir da Sonntagmorgens... Shoppen waren. Nee, Samstagmorgens. Samstagmorgens, genau, durch die Düsseldorfer Innenstadt gegangen sind. Und da hat er so ein bisschen Düsseldorf verstanden. Ja. Das fand dein Vater... Also er kommt aus der Ukraine, von der Krim. Ja, das Samstagmorgens, 11 Uhr, sich hinsetzen, einsaufen, das war schon seine Kragenweite. Ja. Das fand er. Macht man in der Ukraine eigentlich auch nicht so, oder? Nee. Also nicht unbedingt. Ja gut, du hast ja sowieso nicht da das Kneipenwesen. Nee, da hast du in der Ukraine, das ist ganz anders. Da sind ja diese Kneipenläden, also es gab ja, das ist ja so ein bisschen eine Halle, das ist eine große Halle, so weiß ich das. Da stehen halt nur Männer und trinken nur Bier. Also es gibt wirklich nur, man stellt sich hin mit deinem Glas Bier, also diese Halbliter-Dinger. Trinken keinen Wodka oder was? Nee, da trinkst du wirklich nur Bier. Das sind ja auch keine richtigen Kneipen, das sind ja so Bier... Zelte oder ich weiß nicht mehr. Also es ist wie so eine total ungemütliche Halle einfach nur und da stehst du halt da und dein Bier und trinkst das. Mhm. Es gibt durch diesen Begriff der Kneipen, gibt es ja dort gar nicht. Ja. Gibt es halt Restaurants. Gehst du da saufen, gehst du ins Restaurant. Mhm. Ich glaube, der Russe kann sich nicht vorstellen, trinken, saufen ohne Essen. Das ist da was für den völlig unvorstellbar. Selbst beim Bier nicht. Oder beim Bier schon, beim Bier ist ja was anderes. Okay. Da sitzt du ja auch nicht, da stehst du ja nur. Und da gibt es keine Hocker oder was? Nee. Also, das habe ich noch nie gesehen, wir sind noch nie dahingegangen. Obwohl, Das klingt auch nicht so spannend. Nee, es gibt es auch nicht. Es gibt auch diese Fahrbuden, ne, wie wir gesehen haben, diese Bierwagen. Diese Quasswagen? Ja. Diese Malzbierwagen? Es gibt ja auch Bier, diese Bierwagen gab es auch vorher auch. Okay. So eine Immerkinder, so ein Bier. Ding gesessen und hat Bier ausgeschenkt. Ja, des Weiteren war ich heute mit Markus mit Fußkäse beim Koreaner. Da hinten irgendwo? Friedrichstadt, da war das Bilk. Kann sein, dass es schon Bilk ist, ja. Ich bin kein Düsseldorfer, ich weiß das nicht. Da ist es, sei mir entschuldigt. Sieht von außen so ein bisschen aus wie ein Telefonladen. Also sehr viele unterschiedliche Aufkleber in sehr vielen unterschiedlichen Schriftarten. Das ist schon mal ganz lustig. Und schmeckt durchaus nicht schlecht. Also was immer ich habe mich seiner Wahl angeschlossen mit Kimchi. Kimchi kenne ich von meiner Cousine, die ja Südkoreanerin quasi qua Geburt irgendwie ist. Schmeckt bei der anders. War irgendwie so grob geschnitten und sowas und dann habe ich doch einen Teil irgendwie so stehen lassen, weil ich dann das nicht so gut gekaut habe oder intensiv gekaut habe oder sowas, also war ein bisschen anders. Und ich hatte auch genug sonst noch auf dem Teller und das war dann durchaus ganz sehr lecker. Hätte ich gar nicht, also ich wäre da alleine nicht reingegangen, weil es also so komisch von außen aussieht. Das ist so ein bisschen Kantinenessen. Ja, nicht Kantinenessen, aber so. Ja. Ist nicht so fein wie sonst was, sondern halt so ein relativ typischer Chinese. Ja gut, aber da muss man sich ja auch einen manchmal trauen, ne? Einfach irgendwo reinzugehen. Auch wenn man nicht erwartet, dass es irgendwie nett ist. Ja, also es war auch ganz gut. Ich bin ja gestern hier nach Düsseldorf gekommen, war blöde Verspätung dabei gehabt und sowas und abends wollte ich noch ein bisschen was Warmes essen und dann war ich bei dem Chinesen, wo wir schon mal waren, im Essener Hauptbahnhof. Ach, bei diesen Boxen. Ja, ja, der. Und da dachte ich auch, ja, wusste es aber schon, war nicht so gut oder was. Und da dachte ich, ja, so schlecht kann der Chinese ja grundsätzlich nicht sein. Doch, war er. Der ist schlecht, ja. Der ist nicht gut. Der war gar nicht lecker. Der ist sehr fettig. Also ich krieg da Magenschmerzen von. Ja, ich habe auch die Box nicht wirklich leer gemacht. Und dachte, das muss ich jetzt zu Hause auch nicht an mitbringen, weil das will sie sowieso nicht haben. Es ist traurig, weil wir hatten mal einen ganz guten Chinesen hier direkt um die Ecke, wo man bestellen konnte. Und die letztes Mal, als wir was bestellt haben, war das gar nicht so gut. Ne? Sonst war das Essen wirklich außergewöhnlich lecker. Und man sich sagt, boah, das war echt sehr, sehr gut. Das letzte Mal, als wir da was hatten, das war... Aber ihn gibt's noch oder gibt's ihn gar nicht mehr? Ja doch, den gibt's noch, aber ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr so gut ist. Ja, kann ja sporadisch so sein. Kann ja... Ja. Was ich aber persönlich immer sehr lecker finde, ist der Thailänder hier. Ja. Straße. Also der ist wirklich immer gut. Man bekommt immer das Gleiche und man weiß, ja, warum man das isst. Man findet es halt lecker. Und es gibt auch keine Überraschung oder sowas. Aber es ist halt lecker. Ja. Wenn man Lust drauf hat, dann weiß man, was man kriegt. Genauso wie wir beim Polen Pierogis bekommen haben und es war auch lecker. Für 4 Stück für 4,90 Euro. Ja. Ich hatte die mit Fleischanlage, also ich hatte die simpelste Form. Das ist ja meist oder oftmals das Beste, so das Simpelste. Ja. Das Urigste und das. Ja, das war lecker. Also man hatte ein schönes, warmes Gefühl im Bauch, war lecker. War jetzt kein Geschmack, den man noch nie gegessen hätte. Ja. Aber ich glaube, darauf kommt es auch nicht unbedingt an. Und war auch voll. Also im hinteren Bereich hatten sie irgendwie. Das war eine Trinkzweier oder so. Ja, irgendwie so. Und sehr viele Tische reserviert, vorgestellt. Und wir haben kurz an der Theke eingenommen und dann noch einen kleinen Tisch bestellt. War aber irgendwie so ein bisschen nicht ganz so gemütlich, nicht ganz so ruhig, als dass man da gesagt hätte, komm, wir trinken hier noch ein. Mhm. Also war schon so, wir gehen jetzt weiter. Reicht jetzt auch. Ja, und dann machen wir halt, mit dem Markus mache ich dann einen Bücher. Podcast, also die Hürde ist, irgendein Buch zu lesen und das wird, glaube ich, nicht so schwer sein, kontroverse Meinung dazu zu finden. Und technisch steht da, glaube ich, schon einiges. Ich habe eben noch ein bisschen dran gebastelt. Und da haben wir uns halt ein bisschen so über Web 2.0 Themen heute so ein bisschen unterhalten. Das war durchaus in der Mittagspause ganz lustig. Also mir ist vorher halt irgendwo so eingefallen, es ist nicht so, also ich würde auch raushauen, wenn ich von irgendwie meine, das finde ich jetzt nicht so toll, was der macht, finde ich jetzt nicht so geil, was der macht und sowas. Und da gibt es so manche Podcaster, wo ich dann auch sage, es ist mir jetzt so plump eigentlich oder so ein bisschen zu simpel. Aber das Schlimmere ist, wenn die Leute gar nicht mehr podcasten. Das finde ich dann noch schaderer, als wenn sie irgendwie... ja, auf ihre Art und Weise und immer noch authentisch das Zeug dann machen, was sie dann machen. Ja, also wir uns heute so aufgefallen, also meinte Carsten erstmal, dass wir kein einheitliches Thema haben. Und da habe ich ja eingeworfen, dass wir eigentlich doch ein eigentliches Thema haben. Wir podcasten fast ausschließlich, wenn wir unterwegs sind. Und dann über andere Leute. Genau. Oder wenn wir gerade was erlebt haben. Und letztens wollten wir auch eigentlich podcasten, hatten aber festgestellt, dass wir keine Batterie mit hatten. Ja, ich hatte eine mit, aber die war irgendwie leer gegangen. Genau. Ich dachte irgendwie, das Gerät frisst während der Woche keinen Strom, tut's wohl. Tut's wohl, ja. Und zwar waren wir in Aachen, ja, auf dem berühmt-berüchtigten Aachener Weihnachtsmarkt. Ja, der eigentlich auch nur 2 Straßen umfasst, aber okay. Ich glaube, der ist ein bisschen größer. Weiß ich nicht. Das ist schon die Innenstadt. Wobei ich fand schon, die Preisunterschiede fand ich schon ziemlich krass. Wovon? Dass du auf der einen Ecke bekommst du die Wursttinte für 2,50 und in der nächsten Ecke für 3 Euro wieder. 2,50 ist schon Ich finde schon teuer trotzdem. So ein guter Preis, aber ich weiß nicht, ist immer noch ein bisschen. Ich habe die Wurst nicht gesehen, keine Ahnung. Ja. Es gibt ja so eine Wurst und so eine Wurst. So eine Wurst, es gibt uns die Wurst und die Wurst. Aber wir haben fleißig gegessen und getrunken. Wir essen immer Pfannkuchen, ne? Ja, Reibekuchen sage ich immer dazu. Kartoffelpfannkuchen. Ja. Kartoffelreibekuchen. Ja. Mit Vorliebe. Macht ja auch satt. Ja, ist auch lecker. Ist auch lecker, ja, ja. Ist auch etwas, was man ganz gut vergleichen kann. Ja gut, sind auch immer so ein bisschen industriell hergestellt, ne? Ja, je nachdem wie der Teig. Also, ja. Was ich ganz gefährlich finde, wenn ich schon fertig, welche vorgefertigt liegen haben, so einen Haufen von den Dingern, dann würde ich mir keine nehmen. Da schmecken die meistens nicht. Ach, wenn die... Das passiert aber auch oft. Nee. Dass sie da... Also... Dass sie da zum Abtropfen da liegen? Ja, denke ich ja selten. Ja, wir kamen immer passend, dass da irgendwie so ein gewisser Durchlauf gewesen ist. Ja, also genau. Was immer man gekriegt hat, das kann nicht so alt gewesen sein. Nee. Aber der Glühwein war ganz lecker. Da hatten wir unseren ersten, bis jetzt auch letzten Glühwein gehabt da auf dem Weihnachtsmarkt um 12 Uhr mittags. In der Plastikglas. Ja, in dem Plastikglas. Ja. Aber ich fand den gar nicht so schlecht. Ja, war ja auch mit Amaretto. Ja, das macht so einiges aus. Und eigentlich der Grund, warum wir in Aachen waren, war bei dem Lindt... Outlet. Ja, Outlet ist jetzt nicht... Ja, ist ja Fabrikverkauf, heißt es ja eigentlich. Ja. Oder, weiß ich nicht, ja, irgendwie sowas. Das war ein ganzer Laden voll mit Schokolade. Erst waren wir bei Balsen. Ja. Balsen Lorenz. Balsen Outlet, Lorenz. Ja. Ist das gleiche, oder was? Ja. Ja. War nicht so spannend. Nö, also zwischendurch dachte ich, das ist also ein Preis, mit dem die auch wirklich sehr gut leben können. Ich habe immer sehr gerne die Schoko-Bananen-Kekse. Gab's die da nicht? Nee, die gab's da nicht. Ach, Mensch. Die hatten nur die Vollmilch da. Ach, Mensch. Ja, aber ich meine, wegen einer Packung hätte ich jetzt... Ja, das fand ich auch ein bisschen schade, dass die so vieles in diesen Einheiten, also diese Packungen hatten, die auch normalerweise in den Supermärkten haben. Ja, man kommt nicht so drauf, das zu sagen, ist das jetzt billig oder ist es nicht billig. Man hat jetzt die genauen Preise ja auch nicht im Kopf und denkt sich... Ob jetzt eine Packung Kekse... Ob die 20 Cent mehr kostet ja, im Laden, genau. Ist mir jetzt egal. Ja, da fahre ich nicht nach Aachen für. Nö. Nö. Ja. Nö, ja. Nee, fahre ich nicht. Nö, ja, fahre ich nicht. Ja, und anschließend waren wir auf der anderen Straße. Aber du hast Prozente gekriegt, habe ich, glaube ich, richtig verstanden. Prozente? Wofür denn? Nee, stimmt nicht. Du hast nicht Prozente gekriegt, du hast eine blöde Box gekriegt, wenn du über 30 Euro bezahlt genau, hast. Da hast du eine Keksbox bekommen. Die 2 Euro kostet. Ja. Super. Ja, über 30 Euro. Okay. Ja. Und Lindt ist also eine kleine Lagerhalle nur mit Schokolade. Oh, geil. Also da gibt es wirklich nicht im Ansatz irgendwas Gesundes. Es gibt nur Schokolade. Ja, es gibt auch keine Kekse oder sowas, es gibt wirklich nur Schokolade. Ja. Alles ist mit Schokolade, manche Nüsse sind einfach mit Schokolade. Ja. Das, was so andersweise noch gesund aussieht, weil da irgendwie eine Nuss abgebildet ist. Aber eigentlich nur Schokolade. Und da haben wir uns eingedeckt für Weihnachten. Ja, und Tüte ist schon weg. An wen? An die Kinder. An die Kinder die sowieso. Und dann noch eine Tüte habe ich jetzt so verteilt. An wen? Mich Leute bestochen, selber gefuttert. Auf Arbeit oder was? Ja. Also. Hast du viel ausgegeben oder ging so? Es ging. Ne? Es war nicht so schlimm wie letztes Jahr. Hm. Letztes Jahr bin ich ja völlig durchgedreht. Jo. Jo. Ja, für nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, ich nehme mal irgendwie so eine Mandarine mit oder sowas und rapiere sie da mitten im Gewühl mit einem Preisschild dran. So eine Möhre. Das heißt, ja, ne? Kneipen müssen ja irgendwie so ein nicht-alkoholisches Getränk für den billigsten Preis, den ein Getränk hat, da anbieten und sowas. Ne? Aber so ein Schokoladengeschäft, das kann also so viel Zeugs, wie sie wollen. Ja gut, was willst du im Schokoladengeschäft anders kaufen als Schokolade? Und das ist leckere Schokolade, ist das Problem. Ja. Das ist das Problem, das schmeckt sogar. Aber man weiß bei den Preisen auch nicht, ist das jetzt billiger oder liegt das einfach nur hier? Das ist billiger. Also ich weiß, diese Tüten, diese großen Tüten, die man da hat, es gibt ja, klar, du hast zum einen hast ja diese normalen abgepackten Sachen, die sind ja nicht viel billiger. Ja, aber die hatten auch so extra Sachen, ne? Also diese kleinen Kinderportionchen mit irgendwie so Die kannst du ja bei Woolworths haben. Für 5 Euro hatten die aber. Diese kleinen Tüten, ja. die kannst du bei Woolworths haben für den gleichen Preis. Ja, siehst du. Deswegen, da lohnt sich das wirklich nicht zu kaufen. Also da war nämlich so ein Nikolaus drin, irgendwas anderes. Und ja, die haben so Nikolaus-Tüten zusammengestellt. Und das fand ich eigentlich schon vom Preis her lohnt sich das überhaupt nicht, weil du konntest die gleichen Sachen, also halt in einer großen Packung, günstiger haben. Ja. Ja, du hast das wahrscheinlich immer so Zwischenprodukte, die halt auch da stehen und sowas. Wo es dann aber nicht mehr so günstig und abstrich irgendwo ist. Ich meine, die werden sowieso ihren Schnitt machen. Ja, mein Gott, wenn da so ein Honk wie ich hinkommt. War ja auch ordentlich was los. Ja, das war, ja. Wir waren quasi in der Mittagspause da, ne? Oder wie war das? Ja, so kurz danach. Wie um 2 oder so waren wir da. Ja. Dass Leute sich nicht geprügelt haben, war auch irgendwie alles. Das ist komisch, weil das letzte Mal, als ich da war, ich war ja viel später da. Also okay, was spät ist, weil es einfach dunkel, als ich da war. Aber 17 Uhr sein können. Ich war um 18 Uhr oder so war ich da. Die haben irgendwie bis 18.30 Uhr irgendwie geöffnet oder so. Und dann bis 20 Uhr und ich war um 18 Uhr da. Es war überhaupt nicht voll. Es war gar nicht voll. Was mich auch gewundert hat, weil alle meinten, boah, da kommen ja die ganzen Rentner mit den Doppeldeckerbussen dahin und kannst ja nicht erstmal da durchprügeln. Aber ging. Also als ich das erste Mal dann da war. Sie hatten ja immerhin einen Shuttle-Service, ne? Ich weiß gar nicht. Der Shuttle-Service war vom Parkplatz bis zum Weihnachtsmarkt. Der war ja in der Nähe da. Aber der war da in der Nähe. Das heißt, die kutschen die Rentner erstmal auf den Parkplatz, dann können sie da einkaufen und dann kommt der Shuttle-Service. Zum Weihnachtsmarkt? Ja. Ja, ja, so ein Rentner kann, glaube ich, nicht dahin latschen, einfach ohne weiteres. Da geht das schon bergauf. Ja, kann er schon. Ob er es findet, ist die Frage. Joa. Was man findet. Okay. Ich bin beim ersten Mal, als ich da hingefahren bin, bin ich ja völlig ohne Plan los. Und dachte mir, okay, steigst du aus dem Zug aus und du wirst schon irgendwelche Leute finden, die da hingehen. Was ich aber nicht wusste, die gehen alles im Weihnachtsmarkt. Und bin einem braven durch den Rentner hinterher gelatscht und bin auf dem Weihnachtsmarkt gelandet erstmal. Ja. Was scheiße, wo ist denn hier der Lindlagerverkauf? Fast ein bisschen unspannend, aber. Vielleicht war es nicht das Wetter, es war vielleicht ein bisschen zu warm. Es war sehr sonnig. Es war eigentlich sehr schönes Wetter. Ja. Eigentlich war es schön. Das war noch nicht so weihnachtlich, fand ich. Es ist immer noch viel zu warm, eigentlich. Ich glaube, das kalte Wetter holt uns wieder irgendwie Januar, Februar ein. Wo keine Weihnachtsmärkte mehr sind. Genau, und es dauert dann wahrscheinlich auch, der Vulkan aber auch noch ist, und dauert wahrscheinlich dann bis Mitte April, Anfang Mai. Ja. Ja. Und dann habe ich heute, da war ich noch beim Sternverlag, also ich habe eine kleine Fußgängerrunde gemacht und eigentlich dachte ich, mit den, die haben ja manchmal billige Bücher, ich wäre damit durch bei denen, weil wir ja so ein Cash- und Rouse-Kaufhaus haben. Also wenn man extra was für den Bücherschrank kauft, kann man dafür 50 Cent wahre Schätze mitnehmen und sowas. Und aber heute habe ich da auch beim Sternverlag wieder was gefunden. Oh, und zwar zweimal Dürrenmatt hatten wir. Beziehungsweise wir hatten Dürrenmatt da stehen in einer nicht so schönen Ausgabe. Jetzt haben wir schöne Ausgaben von Dürrenmatt da vorne. Wir haben die Gemälde des Rijksmuseums Amsterdam. Oh, da waren wir nicht mal drin. Siehst du, aber jetzt können wir schon mal angucken, was wir verpasst haben. Ja, super. Wir wohnten direkt daneben. Es gibt zu den Geschichten wird was erzählt. Also wenn man das nächste Mal dahin. Hey, ja, soll es auf Holländisch sein in Düsseldorf? Also wenn man das nächste Mal hinfährt, kann man das schon mal durchlesen und dann weiß man schon mal Bescheid. Und damit kenne ich, hatte ich schon mal hier. das zweite Buch ist Über das Schöne, warum das Schöne schön ist, von Reinhard Lö. Schenkst du es meiner Schwester oder was? Nicht die Bohne. Der in Hannover Philosophie wahrscheinlich gelehrt hat, schätze ich mal. Also nicht mehr. Sieht nicht mehr nach dem Jüngsten aus. Ein komisches Lesezeichen habe ich hier drin. Klang schön geschrieben, als ich reingeguckt habe. Und da dachte ich, komm, für 2 Euro nimmst du es mit. Und irgendwie haben die gerade beim Sternverlag auch irgendwie so 30% auf den Gesamteinkauf für antiquarische Bücher. Ich glaube, bis zum Dezember. Irgendwie sowas. Und dann ist es alles noch viel billiger geworden. Und dann habe ich nochmal zugeschlagen bei Woolworth. Da gibt es auch einmal Bücher. Die haben auch mal so ein, ja. Die haben eigentlich nur Ramschbücher. So Ramschbücher, richtige Ramschbücher. Und zu Preisen, naja, 3,50 für irgendein Taschenbuch. Ramsch finde ich auch schon ein bisschen viel. Muss ich auch nicht haben. Was ich aber gefunden habe, war das Hausbuch für Hypochonder, also Haus wie Gregory House, wo Niklas Schaab und Felix Schaab, zwei Brüder, von denen der eine Journalist ist, der andere Arzt, die Krankheitsanalysen der Serie in den ersten drei Staffeln wahlweise analysieren und erklären, was zum Beispiel ein Schweinebandwurm ist oder eine Psittakose oder Androgenresistenz, Anaphylaxie. Anaphylaxie. Also, Analembolie kennen wir, aber also die Arzneimittel, genau. Und dann die Untersuchungsmethoden, was alles mal erklären. Also all die Fremdwörter, die da, mit denen da um sich geschmissen wird. Du was vorlesen wird. Raus? Ja, dazu hätte ich mich ja vorbereiten müssen, dass ich es nicht getan habe. Da war aber irgendwas. Der Kassenzettel. Hab schon reingelesen, also eine prima Chrollo-Lektüre bislang. Sehr lustig durchaus. Man muss, glaube ich, nur. Wir sind ja auch gleich durch. ein bisschen die Serie im Hinterkopf haben, dann wird es noch schöner. Also ich habe den Vergleich ja nicht, wie es ist, wenn man keine Ahnung hat von der Serie. Aber wenn man sich noch so grob erinnert, wie die einzelnen Folgen gewesen sind und so, dann ist das sehr, sehr unterhaltsam. Kurzweilig und unterhaltsam. Also ziemlich gut fürs Klo. Ja, und in diesem Sinne schicke ich mal Tatjana auf das Allerwerteste mit diesem Schinken. Wir hören uns bald wieder bei der 18. Folge. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.